Ich war niemals dein reines Ideal. Noch dein Arsch, wie Mary. Ich bin beide zusammen und doch nur jeder halb. Ruth, es ist doch völlig unwichtig, ob Sarah bei den Rosettis ist. Ich habe sie Jahrzehnte nicht gesehen. Wichtig ist mir, mit dir dahin zu gehen, damit man uns zusammen und glücklich sieht. Mein Gefühl sagt mir, Felix, wenn du heute Abend Sarah triffst, wirst du der Versuchung nicht widerstehen können und sie zurück auf ihr Podest stellen. Mir wirst du das meine nehmen, meine Sicherheit. Hast du heute mit Mary geschlafen? Ich habe Mary heute gar nicht gesehen. Sie hat selbst angerufen, um zu fragen, ob ich krank wäre, warum ich nicht mit dir zu ihrem Hochzeitstag im Arroyo gekommen bin. So eine Schlampe. Tu es nicht, Felix. Du bist noch jung. Spiel doch nicht die jüdische Mamme. Ich halte das nicht aus. Ich werde zu den Rosettis gehen, weil er der Privatsekretär des Staatssekretärs ist. Und damit Schluss jetzt. Sarah Klein hat damit überhaupt nichts zu tun. Und deine Theorien sind für mich total bescheuert. Bitte geh nicht, Felix. Bleib bei mir.